Stürze ab. Sie führen mich ab. Sie transportieren die Leichen ab. Sie schreiben mich in den Zeitungen ab. Sie bilden mich beim Gefängnisarzt ab. Sie holen mich ab wie in ein KZ. Sie tun mich ab als eine Irre. Sie lösen mich als Hauptperson ab. Sie reißen meinen Elfmeterturm ab. Sie regeln die Tür hinter mir ab. Sie ziehen die Zuschauer ab. Sie lehnen meine Aussage ab. Sie schneiden mir die Haare ab. Sie nehmen mir meinen jüdischen Namen wieder ab. Die Juden wenden sich von mir ab. Mein Körper wendet sich von mir ab. Die Mitschüler wenden sich von mir ab. Papa und Mama wenden sich von mir ab. Sie tun mich ab. Sie reißen das Hallenbad ab. Sie lassen das Wasser ab. Ich stürze ab. Elf Meter tief stürze ich ab. Sie stellen die Musik ab. Sie stellen meine Gedanken ab. Sie stellen das Licht ab. Sie brechen meinen Strom ab. Ich stürze ab ins Meer aus Schweigen. Mein Strom. Ich breche ab. Ich werde abgebrochen. Nachdem ich beschlossen hatte, wurde ich behandelt. Ich bin nicht darunter, es ist kein Wasser da. Stellen Sie diese Geräusche ab, stellen Sie diese Wörter ab. Ich stürze. So kurz war der Strom, ich stürze. Und stelle mich ab. Immer wieder die Erinnerung an eine Oper auftauchen, vielleicht ist das doch richtig, nicht der Entwurf, sondern vielleicht die Erinnerung an eine Oper wäre vielleicht richtiger. Das heißt, es hätte eine solche geben sollen. Heute weiß ich ja gar nicht mehr, dass das Wasser, worüber wir geredet haben, das wurde mir daran herumkriegen und die Doktorarbeit, die dabei geschrieben werden sollen.